Ich habe keinen Stift gefunden. Deswegen musste ich jetzt an die Schublade gehen und mir einen Bleistift holen. Oh, und den anspitzen. Ganz komplett neuen Bleistift. Unangespitzt, also so wie man das aus der Schule kennt tatsächlich. Mit der flachen Seite unten. Und der ist sogar von der Sparkasse. Das ist halt richtig cool. Sparkassenbleistift vom Knacksclub, glaube ich sogar. Finde ich ziemlich cool. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Ist es wirklich schon so spät? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wer ist verrückt und leicht gestört? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Mein Name ist Steffen, ich bin der Nerd. Und nach, ich glaube, ungefähr 4 Wochen gibt es mal wieder eine Comic-Sendung. Warum jetzt so lange keine Sendung gekommen ist, hat einen ganz einfachen Grund, weil ich zwischendurch einfach mal 2 Wochen weg war. Und eigentlich vorhatte in der Zeit noch einen Podcast aufzunehmen, also eine Solo-Sendung aufzunehmen. Das ist dann aber aus verschiedenen Gründen einfach nicht gegangen, weil wir haben in der Zeit auch wahnsinnig viel gepodcastet. Ich glaube, in diesen 1,5 Wochen habe ich, glaube ich, auf 12 Sendungen aufgenommen. Also für dieses Projekt, aber dann auch für externe Projekte. Da komme ich auch gleich zu. Nämlich bevor ich zu der Erklärung komme, was in den letzten paar Wochen hier passiert ist, gebe ich euch nochmal eben so ein bisschen so einen groben Überblick über die Comics, die ich jetzt besprechen möchte. Heute gibt es so ein bisschen so einen groben Überblick über Love is Love. Also ich kann das ganze Ding nicht komplett durchsprechen oder großartig jedes einzelne Comic in dem Ding irgendwie rezensieren. Das geht nicht, weil dafür ist es einfach viel zu voll. Aber ich finde es wichtig, darüber zu reden, weil ja solche Comics wichtig sind, vor allem von Mainstream-Comic-Verlagen. Da wird da eben ein Wort drüber verloren. Dann geht's weiter mit Mickey's Craziest Adventure. Das ist letzten Herbst in Amerika erschienen. Ich glaube schon von einer ganzen Zeit in Frankreich und kommt, glaube ich, jetzt diesen Mai auf Deutsch. Ich habe es in der amerikanischen Variante von IDW. Dann werde ich so 2-3 Worte verlieren über den He-Man and the Masters of the Universe Comic-Strips Band, der jetzt von Dark Horse rausgegeben worden ist. Ich habe das Ding noch nicht gelesen, aber ich will trotzdem ein bisschen drüber reden, weil das Ding in meine Sammlung gekommen ist und ich das Gefühl habe, wenigstens so 2-3 Worte drüber zu verlieren zu können. Ist ein ziemliches Prachtstück. Dann geht's mit meinen Superhelden-Comics los für diese Woche. Sind gar nicht so viele. Ich möchte reden über Justice League of America Nummer 1. Da ist nämlich jetzt die erste Folge, die erste Ausgabe erschienen nach JLA Rebirth. Ja, auch jetzt die Serie gestartet ist, eben auch Justice League of America gestartet innerhalb von Rebirth. Und das ist sozusagen Batmans Justice League. Werde ich ein paar Worte drüber verlieren. Und danach geht's weiter mit The Wildstorm Nummer 1 aus diesem neuen Wildstorm-Universum. Da gibt's auch noch so ein paar Dinge zu erzählen und das könnte auch ganz interessant sein für euch, gerade wenn ihr den Kram von damals kennt. Danach geht's in die Previews, genau, und die Nerd-Nerd-Programmvorschau mache ich gleich im Anschluss, denn in den letzten paar Wochen ist podcastmäßig bei mir eine ganze Menge passiert und da werde ich kurz eben drauf eingehen. Erstmal, und eventuell habt ihr die Folge sogar schon gehört, hatten wir am 18.02. relativ spontan die Möglichkeit, an der Night of the Pods teilzunehmen. Das ist vom Raucherbalkon, das ist so ein Quatsch-Podcast. Und die haben jetzt schon zum dritten Mal eben die Night of the Pods veranstaltet. Eben so ein Livestream, das erste Mal war das tatsächlich ein Abend. Also ging es irgendwie von abends 8 bis nachts um Mitternacht oder sowas. Und dieses Mal war es das allererste Mal so, dass die schon vormittags angefangen sind und das wirklich auch bis abends gegen 10, 11 dann durchgezogen haben. Und die teilnehmenden Podcasts hatten die Möglichkeit, eine halbe Stunde dann eben live zu senden. Und das ist also auch relativ, das ist auch wirklich knallhart eingehalten worden. Jeder Podcast hatte 30 Minuten, ein bisschen weniger, Pi mal Daumen. Und das hat vor allem auch dazu geführt, dass sich da sehr viele unterschiedliche Projekte vorgestellt haben. Und vor allem das, was ich als Podcast-Szene bezeichnen würde, also dieses ewige Rumgeheule nach dem Motto Radio Nukular ist doch der beste Podcast, den es gibt. Ja, das ist der größte Bullshit, den ich jemals gehört habe, weil das ist was ganz anderes. Dieses ganze Radio Nukular, Gästeliste, Geisterbahn, hast du nicht gesehen. Das ist eine andere Art von Podcast. Nicht, dass es eine falsche Art von Podcast ist, aber es ist eben eine andere Art, es ist ein ganz anderes Level. Es ist professioneller und es ist ein Stück weit, was heißt nicht mal professioneller, sondern ein Stück weit kommerzieller, ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise schlecht reden zu wollen, ne? Aber dieses Radio Nukular-Ding ist einfach das beste Beispiel dafür, ja, wo Podcaster plötzlich zu Stars werden. Und das ist sozusagen, also wenn man so diese Nukular-Gästeliste Geisterbahn-Geschichte nimmt, das ist so die Popmusik unter den Podcasts und die eigentliche wirkliche, nicht mal die Avantgarde, weil wir sind nicht die Avantgarde, wir sind immer schon da gewesen. Und so dieses, ja, Radio Nukular hat unheimlich viel für die Podcast-Szene getan. Na, die Fans tun immer ganz gerne so, als hätte es Podcast vor Radio Nukular gar nicht gegeben. Und ich habe schon ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher gesendet und andere Leute haben seit Mitte der 2000er ihren Podcast. Das ist Bullshit. Also Radio Nukular hat nichts, gar nichts für die Podcast-Szene getan. Das ist ein eigenes kleines, also in Anführungszeichen kleines Metier für sich selber. Und die eigentliche Podcast-Szene findet eben an so Veranstaltungen wie The Night of the Pods statt. Und wir haben, also Kathi und ich haben da eben auch dran teilgenommen und hatten dann relativ spontan einen Sendeplatz fast zur besten Zeit, abends um 9 Uhr. Und haben dann da eine halbe Stunde Sendung gemacht. Die könnt ihr euch anhören. Die ist schon im Nerd Nerd Nerd Masterfeed verfügbar. Oder eben auf dem Blog nerdnerdnerd.blogsport.eu. Dort findet ihr alle neueren Sendungen, also rückwirkend bis immer. Klammer auf, ich muss mal irgendwann das Archiv aktualisieren. Das steht irgendwo, Stand 2015. Ich weiß, dass es mal dran ist. Aber da haben wir nämlich über die damals oder zu dem Zeitpunkt aktuelle Mickey Mouse Ausgabe geredet und das ist eine ganz witzige Sendung gewesen, die auch dann dann im Chat ganz gut angekommen ist und ich habe hinterher auch eine ganz gute Resonanz dafür bekommen. Dann war Ende Februar eine Aktion von der Geschichtenkapsel, nämlich das sogenannte Gewächshaus. Das war ein Schreibwochenende und in diesem Schreibwochenende haben wir uns zusammengesetzt mit 4 Leuten und haben Ideen entwickelt für neue Geschichten, die unter Umständen schlussendlich auch in der Geschichtenkapsel veröffentlicht werden sollen. Und das ist ein ganz interessanter Vorgang, der wurde auch aufgezeichnet, die Gespräche untereinander. Das Ganze ist größtenteils moderiert von Becky, von der Gender-Beitrag auf Twitter und und Lars eben, die da so ein bisschen durch den Abend geführt haben. Und die Teilnehmenden waren eben Becky, Lars, Kathi und ich. Und ich glaube, in einer der Folgen ist auch der Max Kaiser dabei. Und das ist eine relativ spannende Geschichte. Das ist sehr viel nachzuhören. Ich finde aber so den Thought Process, den wir da so einzeln durchgehen. Also wir bewerten unsere Geschichten gegenseitig, geben Tipps und fragen nach und nochmal so Anregungen. Und die Geschichte, die ich da geschrieben habe, hat eine sehr starke Wandlung gemacht. Ich habe mich noch nicht besonders viel geschrieben, vielleicht so 2-3 Seiten. Auch in der Zeit nicht wirklich viel hingekriegt, aber ich habe so eine grobe Vorstellung von dem bekommen, wohin diese Geschichte gehen soll. Und das gilt für die anderen eben auch. Kann man sich anhören unter geschichtenkapsel.de, da gibt es aber auch einen Link. Und da sind, ich glaube, 4 Sendungen bei rausgefallen, 4 Gesprächsrunden, die aufgezeichnet worden sind. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die man gerne mal nachhören darf. Und die Leute, also auch die anderen Beteiligten bei uns in der Geschichtenkapsel, die das hinterher gehört haben, haben allesamt gesagt, ach schade, dass ich nicht dabei gewesen bin. Es ging leider nicht, aber beim nächsten Mal, wenn sowas ist, bin ich definitiv dabei. Und das ist auch beabsichtigt, das nochmal zu wiederholen. Dann gibt es ein neues Podcast-Projekt von meiner Freundin, deswegen wird das hier auch gnadenlos promoted. Gibt aber auch einen ganz einfachen Grund dafür, dass es hier promoted wird, nämlich ich bin sowohl in der Nullnummer dieses neuen Podcast-Projekts dabei, als auch in den, zumindest ersten beiden Folgen, die produziert worden sind. Und in der ersten Folge, die veröffentlicht worden ist, nämlich Kathi hat das Projekt gestartet, Schläfst du schon? Und ich finde die Idee halt witzig, weil da werden so, also ihr Ziel ist es Verschwörungstheorien ein Stück weit zurückzuerobern und von den Leuten wegzutragen, die das aus Angst machen und einfach nur so ein Stück weit auch so die Systematik hinter Verschwörungstheorien aufzudecken, nämlich dass es alles nur so assoziativer Bullshit ist. Und in den ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, sitzen wir da also wirklich und bringt Kathi eben eine Idee auf, das zweite Mal ich. Und wir reden beim ersten Mal nämlich darüber, dass das Wasser eigentlich nur eine harte Oberfläche ist, darunter ist Vakuum, also so eine Art Wasservakuum. Und fangen dann auch nach Gründen zu suchen und sowas. Und das geht immer so 10 Minuten lang und bis wir so das Gefühl hatten, die Theorie ist irgendwie schlüssig und ausgebaut. Und das ist eigentlich sehr, sehr witzig. Hat aber auch so einen, also neben dem Unterhaltungswert natürlich auch so ein bisschen so einen Hintergedanken, so einen parodistischen, satirischen Hintergedanken, weil in Anführungszeichen echte Verschwörungstheorien funktionieren ja nach einem ganz ähnlichen Muster, dass immer wieder was behauptet wird und man hat mal irgendwas gehört und Hörensagen und Gerüchte und irgendwelche so Fake News Artikel und hast ja nicht gesehen. Und da ist Schläfst du schon ein ganz netter Ansatz. Und ich bin gespannt, wie das da weitergeht, welche Gäste sie sich noch dazu holt. Und ihr könnt euch die Nullnummer und die erste Folge jetzt anhören. Zum Aufnahmedatum sind diese beiden Folgen veröffentlicht. In der ersten Folge erklären wir so ein bisschen, was die Idee dahinter ist. Und in der ersten Folge dann, also in der nullten Folge quasi, erklären wir das. Und in der ersten Folge gibt es dann das erste richtige Thema, dann eben das sogenannte Wasservakuum. Genau, und weil ich gerade so schön dabei bin und das irgendwie gerade auch passt, mache ich jetzt auch direkt die Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau. Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau! Weil jetzt sind wir hier gerade im Podcast-Thema, im Self-Plugging-Podcast-Thema. Dann können wir auch gleich in die weitere Sendung gehen. Kati und ich haben, während ich bei ihr gewesen bin, jetzt die anderthalb Wochen relativ viel gepodcastet und aber eben auch für Nerd-Nerd gepodcastet. Und die erste Sendung aus dieser Reihe kommt am 12.03. in euren Podcatcher. Und das ist die, Gott sei Dank, oh Gott, ey, das ist die 49. Folge Nerd Nerd Nerd. 49 Mal. Das muss man sich mal reinziehen. Das heißt, die nächste Sendung, danach wird die 50. Nun ja. Und Kati und ich besprechen eben die Wayne's World Filme, die Kati bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Wochenende, oder bis zu der Woche, wo ich da gewesen bin, gar nicht kannte. Und das ist eine schöne kleine Sendung geworden. Könnt ihr euch dann am 12.03. runterladen. Planmäßig ist es am 19.03. so, dass die nächste weitere Sendung mit dem Nerd ansteht. Was ich da genau mache, weiß ich noch nicht. Ich plane ja eigentlich immer zwei Sendungen mit dem Nerd im Monat zu machen, einfach damit die einzelnen Sendungen kürzer werden. Das gelingt mir nur leider meistens nicht. Das heißt, beide Sendungen sind meistens relativ lang und manchmal fällt die Sendung mit dem Nerd an dem zweiten Datum auch aus, aber das ist auch flexibel und das muss man dann immer sehen, ob die Folgen dann auch tatsächlich erscheinen. Aber für den 19.03. ist da eine neue Sendung mit dem Nerd angesagt. Und am 26.03. Der nächste König der Podcasts und hört einfach ans Ende der letzten Sendung, was wir halt als nächstes besprechen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Gut, das war so meine ganze Podcast-Hausmeisterei. Hier kurz so eine kleine Verschnaufpause und danach geht's in meine Comics. Bis gleich. Band, den ich besprechen möchte, ist Love is Love. Das Ganze ist in Gedenken an die Opfer des Orlando Pulse Shootings entstanden. Das war ein Nachtclub für queere Menschen, also für, ich glaube tatsächlich für Homosexuelle zumindest. Da gab es eben einen Amoklauf eines dann doch sehr verwirrten Menschen, bei dem sich hinterher herausgestellt hat, also natürlich die erste Idee war Terrorismus, blablub. Naja, es war eigentlich eher ein verwirrter Mensch, der selber mit seiner eigenen Homosexualität nicht so ganz im Klaren gewesen ist und dann da eben relativ viele queere Menschen mitgenommen hat in seiner Verwirrung. Und dieses Comic ist federführend von Mark Andraco entstanden, der, ich glaube, größtenteils für DC arbeitet. Der macht so, Wonder Woman macht eine ganze Menge, der hat, glaube ich, momentan auch noch eine andere Serie bei DC, also macht auf jeden Fall sehr viele Superhelden. Also Wonder Woman 77 hat er, glaube ich, gemacht und oder macht er noch. Und auch dieses Wonder Woman 77 meets the Bionic Woman ist, glaube ich, zum Teil auch mit von ihm. Und ich finde Mark Andraco einfach cool. Freue mich immer, wenn er bei den Screen Junkies bei Moviefight sitzt, weil ich bin ein riesen Mark Andraco-Fan. Ich liebe den Typen. Und die Idee ist, dass, also viele, es ist eine Anthologie, es ist keine durchgängige Geschichte. Und die Comic-Zeichnenden, die kreativen Comic-Autorinnen kriegen hier nämlich die Möglichkeit, so auf einer, vielleicht zwei, manchmal auch drei Seiten eine kleine Geschichte zu erzählen. Veröffentlicht ist das Ganze bei IDW, aber eben auch in Zusammenarbeit mit DC. Aber auch da hören die Grenzen nicht auf. Und tatsächlich hat man, was so DC, bei DC zumindest angeht, so ziemlich alle maßgeblichen homo- oder queersexuellen Menschen oder Heldinnen in diesem Buch vertreten. Da hört es aber auch nicht auf. Also es ist auch Superman und Batman und da hat man eigentlich schon so ein ganz gutes Bild darüber, was so auf dem Superheldenbereich hier drin vorkommt. Das ist aber zum Glück nicht der Fokus dieser ganzen Geschichte, sondern es gibt, ich glaube, zumindest so gefühlt zu 75% bestehen die Geschichten eher so aus echten, in Anführungszeichen, reellen Geschichten aus dem echten, wahren Leben, die zum Teil eben auch tatsächliche oder tatsächliche Schicksale angelehnt sind, die dann diesen Anschlag versuchen aufzuarbeiten, was zum Teil wirklich schmerzhaft ist. Und das ist nicht immer angenehm zu lesen. Das sind manchmal wirklich, manchmal war ich da wirklich kurz vorm Heulen und mir standen die Tränen in den Augen, einfach weil da Geschichten sind, die man immer mal wieder hört, aber dann, also dann auch in der kreativen Verarbeitung von bestimmten Leuten, umso schmerzhafter, wenn man sie dann liest. Ich kann einfach mal die Liste vorlesen. Das sind nicht alle. Ich habe das Gefühl, gerade die etwas kleineren Namen fehlen hier. Und ich habe eigentlich auch ein paar andere Highlights. Phil Jimenez, Steve Orlando, Gail Simone natürlich, ganz, ganz wichtig. Paul Dini, Ming Doyle, Joe Kelly, Jonathan Hickman, Brian Michael Bendis, Mark Bernardin, worüber ich mich sehr gefreut habe. Margaret Bennett, Jason Aaron ist dabei, Jason Latour, Mark Miller, Paul Jenkins ist mit dabei, Philip Tan, wahrscheinlich eher so auf der zeichnenden Seite, dann G. Willow Wilson, die als Muslima wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die ganze Geschichte hat. Jim Lee dabei, natürlich Judd Winnick, Mike Carey, P. Craig Russell, Brett Meltzer, auch toll, Patton Oswalt, der hier eine ganz tolle Geschichte schreibt, Carlos Pete McNeil, sind aber auch so Leute dabei wie Molly Osterheck. Ich habe hier die Geschichte von Molly Osterheck gerade hier. Und geschrieben ist die beispielsweise auch von James Tynion IV und Molly Osterheck, die, glaube ich, ich werde nichts falsch sagen, eine Transfrau ist. Ich könnte mich jetzt irren, bitte schlagt mich nicht, aber ich meine, das mitbekommen zu haben. Und die da natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf auch diese Situation hat, natürlich auch diesen feigen Anschlag auf diese Disco. Noch dabei sind Ashley Victoria Robinson und Jason Inman, genau, die sind noch mit dabei, haben eine kleine Geschichte, die so ein bisschen grob im Wonder Woman-Kosmos spielt. Wonder Woman gilt ja jetzt ja auch als queer, das wird ja aber gar nicht so sehr ausgespielt, sondern hier ist eher so diese feministische Figur im Vordergrund. Ja, man beschränkt sich nicht ausschließlich, aber schon vorrangig auf die queeren Superheldencharaktere bei DC. Also eben, ich habe ja gerade die Geschichte von Dan DiDio und Carlos Dander und Carlos Manguel offen, dass die haben nämlich Midnighter und Apollo in der Disco und Batwoman rennt noch rum. Jetzt ist da noch dieser seltsame Charakter, der auch in den Midnighter und Apollo Comics auftaucht, wo ich den Namen aber gerade nicht habe. Das ist so eine Art Doctor Strange, aber von DC. Und der ist seit neuestem oder wird seit neuestem auch als schwul geoutet. Oder war es vielleicht sogar von Anfang an. Ich habe irgendwas gelesen, aber Extraño. Man muss sich das so vorstellen, wie die DC-Variante von Doctor Strange und der ist eben bei den Comics auch schwul. Es ist, also was Superheldengeschichten angeht, tatsächlich eher so ein bisschen so dieser Blick, ja, wir müssen besser sein als alle anderen und wir dürfen oder wir müssen unsere Gedanken bei allen Menschen haben und nicht nur bei Einzelnen, weil sie unserer Religion oder irgendwas nicht entsprechen. Das ist eine ganz spannende Idee. Aber genauso interessant sind eben auch Geschichten, die nicht mit den Superhelden spielen. Wollte ich noch eine Geschichte rausgreifen? Weiß ich nicht. Das Ding kostet 9,99 €. Das ist nicht die Welt. Und alles, was mit dem Ding eingenommen wird, wird eben an die Hinterbliebenen dieses Shootings, dieser Schießerei eben gegeben. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man dieses Comic tatsächlich unterstützt. Das Ding einfach kaufen, ins Regal stellen, weiter verschenken, ganz egal. Kauft es wirklich, wenn es digital ist. Ganz egal. Ich glaube, die erste Auflage war relativ zügig vergriffen. Aber nehmt es mit, nehmt es wirklich mit. Ärgerlich finde ich, dass da zwar Charaktere drin sind, wie beispielsweise Kevin Keller aus den Archie-Comics. Ich glaube, der taucht auch direkt zweimal auf. Und aber auch auf einer großen Seite, in einer großen Illustration, Dumbledore aus den Harry-Potter-Geschichten. Da hat man dann eben J.K. Rowling gefragt, ob man die Figur verwenden dürfe. Und J.K. Rowling hat zugestimmt. Also die sind eben auch mit in diesem Buch drin. Es ist aber nichts von Marvel dabei. Und das ist wirklich schade. Das ist meiner Meinung nach das größte Versäumnis, dass Marvel, dass Disney sich einfach rausgehalten hat, nicht gesagt hat, so mal wenigstens eine Seite oder sowas. Nichts, gar nichts. Also man, dass Superman und Batman und Wonder Woman und Batwoman und Midnighter und Apollo hier so die Galionsfiguren und Green Lantern auch mit dem Green Lantern-Korb. Eine ganz, ganz tolle Pin-Up-Illustration. Die sind hier mit drin. So als Galionsfiguren, als die bekannten Figuren aus der Popkultur, aber nicht eine einzige fucking Marvel- oder Disney-Figur. Und das halte ich für eines der größten Versäumnisse dieses, nicht dieses Buches, dem Buch ist kein Vorwurf zu machen, sondern von Marvel, von Disney. Dass die sich nicht hier mit reingehängt haben und gesagt haben, na, dann machen wir wenigstens mal irgendwie eine Spider-Man-Geschichte. Keine Ahnung. Zum 11. September wurden solche Geschichten auch gemacht. Da hat man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mit verschiedenen Verlagen kollaboriert innerhalb einer Reihe. Und da gab es auch Marvel und DC-Charaktere in dieser Reihe. Ich weiß nicht, warum man das hier nicht wiederholt hat. Meiner Meinung nach hat Marvel sich was durch die Lappen gehen kann. Und wenn es nur so ein bisschen Prestige und Image ist. Keine Ahnung. Das finde ich eher kritisch. Gut, dann geht's hier weiter mit Mickey's Craziest Adventure. Ich habe hier die US-Ausgabe aus dem IDW-Verlag. Also nochmal IDW, was ich ganz witzig finde. Das ist von Lewis Trondheim geschrieben und von Kera Midas gezeichnet. Ich kannte Kera Midas nicht, das war mir kein Begriff. Lewis Trondheim kannte ich zumindest vom Namen her von Ralph Axam, Askam, ich weiß gerade nicht mehr, wie man es sagt. Und Don John, von dem Ralph habe ich den ersten Band gelesen, den gab es von Reprodukt mal zum Gratis-Comic-Tag und Don John wird immer mal wieder empfohlen. Ist allerdings inzwischen so weit fortgeschritten, dass ich leider keine, oder zumindest glaube, das irgendwie nie wieder nachholen zu können. Deswegen lasse ich gleich, was wahrscheinlich mein eigener Schaden ist. Mickey's Craziest Adventure hat ein mega interessantes Konzept. Nämlich angeblich sollen in der guten alten Gold Key Dell-Zeit so 40 oder 50 Ausgaben oder noch mehr von diesen Disney-Comics eben verschwunden sein und nicht mehr aufzutreiben sein. Und Trondheim und Kera Midas haben eben einen ganzen Satz alter Comics angeblich gefunden. Da war eine niemals nachgedruckte, niemals restaurierte Mickey-Maus-Geschichte drin, nämlich Mickey's Craziest Adventures. Das ist eben das Konzept dieses Buches. Das ist natürlich keine alte Geschichte aus den 60ern, das ist alles in irgendeiner Art und Weise ausgedacht, aber das ist ein Stück weit eine Reminiszenz, eine Hommage, eine Parodie, aber gleichzeitig auch so ein, wie soll ich das sagen, so ein Wiederaufgreifen von Dingen, die es bei Mickey Mouse und eben auch bei Donald, der hier der zweite, also die Nebenfigur tatsächlich ist, ganz im Gegensatz zu sonstigen Disney-Geschichten im Moment, wo Donald einfach der Protagonist von allem ist und Mickey Mouse eigentlich gar nicht mehr stattfindet. Hier ist es tatsächlich so, dass Donald nur die zweite Geige spielt, also eher so der Supporting Character ist. Und es ist ein Stück weit wirklich sehr, sehr witzig, sehr überdreht. Es ist sehr lange her, dass ich wirklich beim Lesen eines Comics über mehrere Sekunden oder Minuten, hätte ich fast gesagt, ein bisschen übertrieben, aber schon über längeren Zeitraum wirklich laut gelacht habe, weil es einfach so abstrus und absurd ist. Was ist die Idee dahinter? Mickey und Donald sollen einen Schrumpfstrahler von den Panzerknackern besorgen, mit dem die Panzerknacker den Geldspeicher von Onkel Dagobert ausgeraubt haben. Und das Ganze endet in einem sehr absurden und sehr bunten und sehr verrückten, sehr, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, sehr surrealen, zum Teil Abenteuer, was sehr episodenhaft aufgebaut ist, auf der anderen Art aber auch sehr klassisch. Also man hat nicht so eine durchgängige Story wie in einem lustigen Taschenbuch, sondern eher sowas wie Einzelseiten. Also man muss sich das Ganze wirklich vorstellen wie so eine Sonntagsseite in der Tageszeitung in Amerika oder wie eine Einzelseite in einem Anthologie-Comic, eben wie es damals auch die Walt Disney Comics und Stories gewesen sind. Was auch die Idee davon ist, nämlich dass jede Seite immer ein abgeschlossenes Kapitel erzählt und das Ganze ist halt auch so aufgebaut, dass zwischendurch mal Kapitel fehlen. Also diese alte, in Anführungszeichen, Reihe ist eben nicht mehr hundertprozentig auffindbar, sondern es fehlen nicht nur zwischendurch mal ein, zwei Kapitel, sondern auch mal fünf. Und dann springt die Handlung plötzlich. Was manchmal ein bisschen verwirrend ist, wenn sie irgendwie gerade auf dem Mond gewesen sind und eine Sekunde später sind sie dann in Atlantis. Das ist manchmal ein bisschen irritierend, aber mich hat das vor allem dieser Aspekt daran erinnert, wie ich als Kind damals Comics gelesen habe. Denn ich habe nicht immer jede Mickey Maus gehabt. Ich habe auch mal eine Woche verpasst. Oder im Sommer, wenn die Sommerferien waren, habe ich gar keine Comics gelesen, weil andere Sachen wichtiger gewesen sind. Dann fehlt mir zwischendurch auch von den Fortsetzungsgeschichten einige Folgen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich, als ich mir den Sammelband geholt habe von Don Rosas Dagobert Duck Biografie, dass ich etliche von diesen Geschichten wiedererkannt habe, aus der Zeit, als ich die Mickey Mouse Anfang der 90er Jahre gelesen habe, weil die dort zum allerersten Mal auch gebracht worden sind. Aber ich kannte vielleicht die Hälfte der Geschichte. Die erste Hälfte war komplett neu für mich, aber ich kannte dann den zweiten Teil eines Kapitels in diesem Dagobert Duck Band, weil ich diese Hefte zum Teil ja nicht nur einmal gelesen habe, sondern mehrfach. Und das hat mich als Kind auch nicht besonders gestört. Dann war das halt eben dieser Abschnitt dieser Geschichte und den habe ich immer wieder gelesen, weil als Kind hatte man nicht so viele Comics und die paar, die man hatte, hat man halt öfter gelesen. Und das ist so ein bisschen auch so diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Also Geschichten waren für mich als Kind nie wirklich vollständig. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert. Das fand ich ganz schön. Hat so ein bisschen so ein nostalgisches Gefühl hervorgerufen. Eine andere wirkliche Stärke dieses Comicbandes ist Mickey Mouse. Und das ist ehrlich gesagt schwierig zu sagen oder sagt man eigentlich selten, weil Mickey Mouse immer so dieser dämliche Gutmensch, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist schon eigentlich viel zu viel, aber weißt du, der ist so dieser, der macht immer das Richtige und verhält sich immer astrein und ist immer super. Und das ist hier nicht so. Allein die erste Seite oder die ersten zwei, drei Seiten machen das sofort klar, wo Donald Duck mit seiner 313 über die Straße fährt und mit dem Auto liegen bleibt. Und Mickey zufällig dran vorbeifährt und Donald sagt, ja, ich steig mal eben bei dir ein, fahr mich mal eben zu Onkel Dagoberts Geldspeicher. Und Mickey guckt ihn an und hat eigentlich gar keinen Bock drauf und sagt, na guck mal, ob meine Beifahrertür noch aufgeht. Und Donald sagt, na, geht doch ganz leicht, mach die Beifahrertür auf. Und Mickey tritt ihn einfach aus dem Auto und sagt, na, ich rufe den Abschleppdienst an und kauf dir noch ein paar Kopfschmerztabletten. So, und fährt dann weiter nach dem Motto, ja, ist ein eigenes Problem, interessiert mich nicht, ich habe gerade was Eigenes zu tun. Das ist halt, das ist Mickey Mouse, das ist so dieser, wie er dann eben auch in den Zeichentrickfilmen ganz zu Anfang dargestellt worden ist, noch so ein Mischiefmaker, so ein Troublemaker, also der auch manchmal was Unredliches tut, was Edles tut. Und mich hat das auch stark an den Mickey Mouse erinnert, den ich hier auch schon mal besprochen habe in Mickey Mouse mit dem Phantomklecks, mit dem schwarzen Phantom, wo er ja am Ende der Geschichte einem kleinen Kind den Fotoapparat einfach wegnimmt und klaut und dann wegfährt und das Kind weinend zurücklässt, was halt moralisch auch nicht einwandfrei ist. Aber das war einfach Mickey Mouse und nicht dieser Strahlemann, dieses goldene Symbol für Disney und so dieser moralisch immer einwandfreie Gutmensch, Gutmaus, keine Ahnung. Das ist einfach viel, viel schöner hier gelöst. Und da sind auch Figuren drin, die man aus anderen Comics kennt. Es orientiert sich ein bisschen an Carl Barks oder anderen Disney-Zeichnern. Es ist einfach nur wunderbar gelöst. Und auch, wie gesagt, dass zwischendurch ein paar Kapitel fehlen, fand ich gar nicht so schlimm. Ich habe es dann doch relativ positiv aufgenommen. Für mich ist das ein absolutes Highlight. Kostet neu, ich glaube, $15. Soll jetzt im Mai, glaube ich, von eHarper kommen auf Deutsch. Und ein Preis, den ich da gelesen habe, waren irgendwie 30€. Und da war es für mich eigentlich irgendwie kein Thema, dass ich gesagt habe, okay, ich greife zu US-Ausgabe. Ich hätte schon wesentlich früher zur Originalausgabe gegriffen, wenn ich in der Lage wäre, muss man sagen, Französisch zu lesen. Das ist eigentlich das, was ich in meinem Leben am allermeisten bereue, niemals Französisch gelernt zu haben. Zumindest ist nicht die Sprache. Haha, der musste jetzt kommen. Keine Ahnung. Nun ja, für Disney-Fans eine Empfehlung, für Trondheim-Fans wahrscheinlich auch, für die ist es eh ein Muss. Das ist ein ganz anderer Ansatz, den man so nicht gewöhnt ist. Das Cover ist der absolute Wahnsinn. Diese ganzen Monster und Indianer oder Pseudo-Indianer hier auf ihn, auf die beiden zudreschen und davon soll es einfach mehr geben. Und meiner Meinung nach war beispielsweise Epic Mickey oder Mickey Epic, je nachdem, wie man es sagen möchte, da gibt es ja auch von Warren Spector auch eine Comic-Adaption. Das hätte in die Richtung gehen können, ist es aber nicht. Und das ist schade und Trondheim hat es gemacht. Für mich als für Disney-Fans auf jeden Fall eine Pflichtlektüre und alle anderen gucken mal rein, ob's, die Zeichnungen sind ein bisschen anders. Also Keramidas interpretiert die Charaktere auch ein bisschen cartooniger, ein bisschen wackeliger. Die sind nicht immer so auf dem Punkt, wie es Disney-Zeichnende machen, sondern das ist ein etwas weicherer, dehnbarer und ein bisschen dynamischerer Stil, der hier einfach stattfindet. Also man hat das Gefühl, die Figuren rennen hier wirklich durchs Bild und wenn Donald oder Mickey den jeweils anderen dann an der Hand nehmen und hinter sich herziehen, du hast das Gefühl, ohne dass großartig Speedlines eingesetzt werden, dass sie sich wirklich bewegen, dass da wirklich Bewegung in den beiden Figuren ist, obwohl es eben tatsächlich ein Comic ist. Und das macht mir persönlich hier in dieser Geschichte am allermeisten Spaß. Das war's zu dem Thema. Weiter geht's nämlich hier mit He-Man and the Masters of the Universe, the Newspaper Comic Strips. Ich muss das im letzten Jahr einfach so bestellt haben, nach dem Motto, na, ich bestell's mal vor, weil es damals noch den günstigen Preis gab und ich hatte mit der Preisgarantie von Amazon schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht. Einfach weil ich glaube, den ersten Comicband von Dark Horse, von He-Man, auch sehr günstig da bekommen habe, irgendwie so 5 oder 6 Euro günstiger, weil ich sehr früh bestellt hatte. Und das habe ich hier einfach wiederholen wollen und habe das vergessen. Ich habe also vergessen, dass ich was vorbestellt hatte und war dann im Februar dann bei meiner Freundin und guckte aufs Handy und kriegte irgendwann eine Mail von Amazon, ist versendet worden. Und ich so, was ist versendet worden? Und ich war so 500 Kilometer von zu Hause. Ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann guckte ich da rein und dachte, oh fuck, ich habe vergessen, dass ich dieses He-Man-Ding bestellt hatte. Das war mittlerweile auch günstiger geworden, was ich ganz schön fand. Ein Euro oder sowas günstiger geworden. und ist mir dann zugestellt worden. Und das war dann auch so ein bisschen so eine Zitterpartie, weil ich halt in meinem Kopf so ein bisschen gerechnet habe, oh fuck, das liegt jetzt irgendwie 7 Tage für dich bei der Post, weil du bist ja nicht zu Hause und hoffentlich kommst du noch rechtzeitig zurück. Und ich war dann irgendwie einen Tag wieder hier und bin dann sofort zur Post gejettet und hab mir das Ding geholt und war hin und weg, weil das Ding ist halt fucking riesig. Das ist ein Riesenteil. Das hat also wirklich das Format von einer nach oben geklappten Zeitung, weil man eben die Comicstrips in ihrer Gänze präsentieren möchte. Und ich bin leider noch nie dazu gekommen, das zu lesen. Ich habe kurz reingeblickt und es ist ganz, ganz liebevoll gemacht. Man hat also immer die täglichen Comicstrips hier drin, das sind immer 6 Stück, eben montags bis samstags und dann die Sonntagsseite direkt drunter. So muss ich das vorstellen. Die Sonntagsseiten sind immer 4 Panels oder 4 Reihen untereinander und man hat also 5 Reihen auf einer Doppelseite. Und das hält man dieses Format auch relativ durchgängig auch ein. Wie gesagt, ich kann nichts zur Story sagen, aber das, was ich von den Zeichnungen sagen kann, gerade von den Schwarz-Weiß-Seiten, wo es ja wichtig ist, dass man Konturen und Schatten richtig einsetzt und man keine Farben hat, Kontraste darzustellen, es erinnert allein auch schon, vielleicht liegt es auch an der Frisur von Prinz Adam und He-Man, aber es erinnert schon sehr an Prinz Eisenherz und diese ganze Pseudo-Fantasy-Schiene von He-Man ist da wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig dran. Denn He-Man ist ja dann doch schon so dieser sehr gelungene Mix aus Science-Fiction und Fantasy. Um wirklich was zur Story sagen zu können, müsste ich es erstmal lesen, aber die Zeichnung, ich glaube, es gab auch 2 Zeichner über die Jahre, sind meiner Meinung nach durchgängig sehr gut. Ich weiß nicht, ob man sich bemüht hat, also so wie es aussieht, hat man die Kolorierung, die da gewesen ist, restauriert und sie nicht neu gemacht. Das wäre wahrscheinlich auch noch sehr viel mehr Arbeit gewesen, als das zu restaurieren. Ich finde aber gerade die Farbseiten sehen immer noch gut aus, man kann die sich immer noch angucken. Die Kolorierung der He-Man Mini-Comics, die waren mir zum Teil zu knallig und die sind, glaube ich, auch nachgefasst worden. Ich habe mal einen Vergleich gesehen online, den originalen Comics, die sind schon manchmal ein bisschen anders. Aber wahrscheinlich, es fehlen von 1000, was stand am Anfang drin, es gibt irgendwie über 1100 Comic-Strips. Das ist einfach nur massiv, das ist, wenn es hier irgendwie, genau, es gibt 1674 Strips und das sind, glaube ich, die Sonntagsseiten mit drin und es fehlen 35 von 1600 oder 1700 Strips. Sie geben das hier mit 2% an. Ich würde fast sagen, es ist der absolute Wahnsinn, wie ich finde. Also das ist also wenn da 35 Zahlen alleine, dass so viel davon erhalten ist und so viel davon auch restauriert werden konnte. Ich werde mich demnächst also tatsächlich mal an die Lektüre machen dieses Dingens. Was ich besonders schön fand, ist, dass Miriam Kastner und Marc Knobloch vom Welt der Meister Fanmagazin hier auch dran teilgenommen haben. Das machen sie eigentlich auch, dass sie wirklich hingehen und ja so den ganzen Fandom so ein bisschen in diesen Dark Horse-Geschichten auch dran teilhaben lassen. In dem Mini-Comic-Band war unter anderem auch der Sebastian vom Himanischen Quartett dran beteiligt. Und das ist ziemlich cool, dass da eben auch Leute, auch Experten im Fandom angefragt werden. Walt Staples ist wieder mit dabei, der, ich glaube, hauptsächlich Comic-Kolorist ist, also auch für DC und Marvel eine ganze Zeit lang koloriert hat. Dann eben auch die He-Man-Comics für Image jahrelang koloriert hat. Und also die sind zwar von Image veröffentlicht worden, aber das Studio hieß irgendwie anders. Ich habe gerade vergessen, wie. MV Creations. Und der macht einfach sehr viel für den He-Man-Fandom, für den Motu-Fandom, muss man ja sagen. Und auch der ist hier wieder dran beteiligt. Und das ist meiner Meinung nach echt schön. Es ist halt riesig. Ich habe also wirklich ein Problem, ein Regalfach zu finden, wo ich das hinstopfen kann. Wahrscheinlich muss ich ein Regalfach ein bisschen nach unten verschieben, damit das geht. Was eine ziemliche Sensation ist, dass ich tatsächlich mich bemühe, meine Comics halbwegs so zu positionieren, dass sie irgendwie zusammengehören. Aber ich muss mal gucken, wo ich das hinpacke. Aber ich muss es erstmal lesen. Das kommt erstmal davor. Für He-Man-Fans definitiv ein Pflichtkauf, einfach weil es historisch ist. Es ist nicht besonders teuer. Es kostet knapp über 20 Euro bei Amazon. Der Original-US-Preis liegt bei 29,99, glaube ich. Ja, genau. Und dann 39,99 kanadische Dollar, aber das kann uns egal sein. Sehr, sehr coole Sache. gut, ich will gar nicht so viel Zeit mehr verschwenden auf meine Superhelden-Comics, weil vielleicht habt ihr das gemerkt, wenn ihr mir bei Twitter folgt, da gebe ich immer relativ kurze Comic-Reviews über meine wöchentlichen Superhelden-Comics raus. Wenn ihr mir also folgen wollt auf Twitter, das ist nnn-podcast und dort gibt's über die Woche verteilt immer mal wieder so kleine Comic-Reviews von den Comics, die ich digital lese oder auch in Print. Immer so in 140 Zeichen gepresst, manchmal auch nochmal einen zweiten Tweet hinterher. Das heißt einfach auch, dass ich hier im Podcast nicht mehr so viele Comics abarbeiten muss, sondern ich habe da über Twitter dann nochmal die zweite Möglichkeit, kurze Comic-Reviews oder zumindest so eine grobe Meinung, eine Einschätzung über einen Comic von mir zu bekommen. Ich möchte ein paar Worte verlieren über Justice League of America Nummer 1, weil ich die Story ganz gut finde, weil sie die Extremists zurückholt und die Extremists sind Figuren, die kommen, glaube ich, original aus den 70ern und sind im Grunde genommen eine Ansammlung an Marvel-Villains für das DC-Universum. Also Lord Havoc and the Extremists. Und das ist so, ich weiß nicht, DC kriegt das im Moment einfach gut hin, mir Comics zu präsentieren, die mir wieder Spaß machen, wo ich Bock drauf habe. Das sind Superhelden-Comics und nicht irgendwelche schwermütigen persönlichen Schicksale. Das kann Marvel machen, das kann Spider-Man sein, weiß nicht, so One More Day, blablub. Das muss DC nicht tun. Weißt du, wenn ich diesen schwermütigen Bullshit haben möchte und mit irgendwelchen Drogenproblemen und hast du nicht gesehen, dann lese ich Marvel-Comics, DC. Ich möchte DC-Superhelden haben, ich möchte eine Teamgeschichte haben und das kriege ich in der normalen Justice League oft nicht. Jetzt in diesem neuen Volume von Justice League of America, was ja Batmans Justice League ist und so ein bisschen auch erinnert an die Justice League International damals, vor allem von der Teamzusammenstellung, da sind relativ obskure Figuren drin, vorrangig eben Lobo, erinnert es halt also auch an die ganze Dynamik und das sagen die Figuren auch, es ist einfach wirklich ein Pulverfass, das sich Batman da zusammengestellt hat und ich glaube, also den Figuren ist das bewusst, den Autoren ist es bewusst und darauf wird es am Ende des Tages auch hinauslaufen und die kämpfen eben in ihrem ersten Abenteuer gegen die Extremists. Das ist, glaube ich, Erde 8 oder irgendwie sowas oder Erde 9, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die Justice League oder Teile dieser Justice League waren jetzt in Superman Multiplicity unterwegs und in dieser ersten Multiverse-Geschichte, da rede ich dann mal drüber, wenn ich demnächst so ein bisschen über Superman im Jahre 2017 rede. Das mache ich demnächst in einer gesonderten Sendung. Mir macht es mega Spaß, es ist toll gezeichnet, toll geschrieben, es ist, glaube ich, geschrieben von Tomasi, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wer zeichnet denn Justice League of America. Gut, dass ich mein Telefon hier habe. Genau, geschrieben ist es von Steve Orlando und gezeichnet von Ivan Reis, heißt der, glaube ich. Das ist der Bruder von Rod Reis. Also Ivan Reis kennt man, klassischer Justice League-Zeichner. Und Steve Orlando macht echt einen guten Job. Das sind Justice League-Comics, die ich echt lesen möchte. Die Dialoge sind cool, die Figuren sind so, wie sie sein müssen. Also Lobo ist auch da, wo er hingehört. Die Figurenbeziehungen sind toll und es ist meiner Meinung nach wirklich eine der besten Justice League-Reihen seit dem Start der New 52. Und einfach, weil es was anderes ist als Superman, Wonder Woman, Green Lantern und so. Nicht, dass die aktuellen Justice League-Comics schlecht seien. Darum geht es gar nicht. Es ist tatsächlich sogar so, dass die aktuelle Justice League-Reihe, also mit der normalen Big Seven, sogar relativ gut ist. Aber es ist eben nichts Neues, sondern es sind große kosmische Abenteuer, so wie ich sie auch haben möchte. Aber es ist dann doch relativ wenig Team. Also, sondern eher so, wir haben diese Charaktere, sie haben ihre Superkräfte und so setzen sie ihre Superkräfte ein. Das ist Justice League. Und Justice League of America ist ein Teambuch. Also da, wo wirklich das Team im Vordergrund steht, die Charaktere im Vordergrund stehen, untereinander. Und das macht für mich auch so ein bisschen den Reiz dieser neuen Serie aus. Und ich würde tatsächlich Justice League of America, diese neue Rebirth-Serie, auch wirklich über die aktuelle Justice League-Reihe stellen. Und die ist schon wirklich sehr gut. Die machen beide momentan sehr viel Spaß. Und Batman als dieser grummelige, misstrauische Knacker, der ist hier echt klasse und das funktioniert einfach sehr gut. So Grumpy Batman, so, ich vertraue euch nicht und die sind alle scheiße. Und ich mache jetzt meine eigene Justice League auf. Klasse, mega gut. Auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, meiner Meinung nach eine der besseren Justice League-Reihen derzeit bei DC. Dann habe ich noch ein paar Worte zu verlieren zum aktuellen Wildstorm-Reboot in Anführungszeichen. Man hat also jetzt, das ist Warren Ellis, der sich da hingesetzt hat und seine alten Figuren, die er damals bei DC übernommen hat von Wildstorm, so ein bisschen zu revampen. Und das ist tatsächlich eher ein eigenes Universum. Es hat nichts mit dem normalen DC-Superhelden-Universum zu tun, sondern ist wirklich was sehr Eigenes, was sehr, sehr isoliert, will ich nicht sagen, weil es ist halt doch relativ groß. Aber es fügt so alle Figuren, die man im DC Wildstorm New 52-Universum. Also man hat das Wildstorm, das existierende Wildstorm-Universum ja mit der New 52 ins DC-Universum verwoben, eingewoben und so. Und das war meiner Meinung nach ein riesiger Fehler, weil die Figuren da nur verheizt wurden. Grifter wurde verheizt, ist von Rob Liefeld an die Wand geschrieben worden. Voodoo bei den Teen Titans oder irgendwie sowas. Oder irgendeinem anderen Teambuch. Wo war sie denn? Voodoo war auch in irgendeinem Teambuch dabei. Also auch komplett verkackt und also auch andere Wildstorm-Charaktere einfach komplett, weiß ich nicht, in den Graben gefahren. Ich glaube, die einzigen beiden wirklich, zumindest was ich gehört habe, gut funktionierenden Wildstorm-Charaktere, die aktuell bei DC auch noch erscheinen, sind eben Midnighter und Apollo. Die sind aber eben, die sind jetzt eben bei DC im Superheldenbereich. Diese ganzen anderen Charaktere, der Authority eben auch vorrangig, nämlich The Engineer oder Figuren von I.O., sind jetzt eben Teil dieses doch sehr militärisch angehauchten The Wildstorm. Und das ist das große, überspannende Universumsbuch. Sowas wie die Justice League, hatte ich fast gesagt. Also das ist die Gesellschaft, in der die Figuren gerade leben. Realistisch gezeichnet, also gar nicht so sehr wie ein Superhelden-Comic mit sehr gedeckten Farben. Es ist also nicht so knallig bunt. Gezeichnet ist es von John Davis Hunt, der mir erstmal so nichts sagt, aber er macht das sehr gut. Und meiner Meinung nach, und da habe ich kurz auch mit Lara auf Twitter geredet, Lara aus Berlin, die hier auch schon öfter mal zu Gast gewesen ist, wo ich gesagt habe, na, The Wildstorm fühlt sich an wie ein Imageheft. Und dann sagte sie, na, die sind zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Da habe ich gesagt, na, hoffentlich nicht. Denn Wildstorm bei Image war halt so ein, so mit Wildcats und Stormwatch und sowas, das waren halt klassische 90er Jahre brutalo aufgeplusterte Mega-Wummen und hast du nicht gesehen, Mega-Muskelberge und sowas, Comics. Und wo ich sage, hoffentlich kehrt The Wildstorm nicht zu seinen Wurzeln zurück. Wenn ich sage, dass sich The Wildstorm anfühlt wie ein Image-Heft oder wie ein Dark Horse-Heft, kann man jetzt auch sehen, wie man möchte, dann meine ich eigentlich sehr viel mehr so einen realistischen Ansatz, eine Welt oder eine Welt mit Super- oder Metamenschen. Die Charaktere in The Wildstorm könnten so, wie sie sind, in dieser Welt, in unserer Welt funktionieren, weil die einfach anderen Regeln ausgesetzt sind als Superman oder Wonder Woman oder sowas. Die sind einfach nicht, das sind einfach nicht diese Ikonen, diese Kunstfiguren, sondern Angela, the Engineer, rennt hier eben hauptsächlich in ihrer normalen menschlichen Identität rum, verwandelt sich dann aber irgendwann in diesen riesigen Düsenjet-Androiden oder Cyborg und sie hat Schmerzen dabei. Das tut ihr halt weh. Das merkt man, dass das nicht angenehm ist. Sie muss sich aber verwandeln, um irgendwen zu retten. Und das ist etwas, also in den 90er Jahren hätte sie sich einfach verwandelt, wäre die strahlende Heldin gewesen und hätte sich irgendwie feiern lassen, weil sie die krasse ist oder wäre gleich in ihrer, wie man sie ja auch kennt, in dieser blauen Metallrüstung geblieben, hätte sich gar nicht mehr zurückverwandelt. Und das wird hier eben auch thematisiert. Das sind menschliche Schicksale und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es ist wie ein Image-Comic oder wie ein Dark Horse Science-Fiction-Comic. Und das hat meiner Meinung nach wenig mit dem zu tun, was die Wildstorm-Comics damals noch bei Image eben gemacht haben. Man muss dazu sagen, um das mal einzuordnen, Image Comics sind ja immer Creator-owned, das war ja damals nicht anders, das heißt, diese ganze Wildstorm-Schiene gehörte Jim Lee. Das war sein Studio, sein Label, sein Unterverlag, sein Imprint. Und der hat sich dann weil er irgendwie keinen Bock mehr auf Image hatte, mit diesem Wildstorm-Gedöns dann bei DC eingekauft. Und deswegen ist Jim Lee heute ja Co-Publisher von DC, weil er mehr oder weniger seine ganzen Rechte, seine ganzen Figuren an DC verkauft hat, weitergegeben hat und deswegen können die Figuren ja auch so verwenden, wie sie möchten. Da ist Jim Lee auch voll hinter. Ich finde es schade, dass der einfach viel zu wenig zeichnet ein Stück weit, weil er dann doch eher Geschäftsmann geworden ist und damals eigentlich schon um die Jahrtausendwende viel mehr Geschäftsmann geworden ist als wirklich Zeichner. Und Image hat sich aber seitdem sehr gewandelt. Also das ist ein von diesen 90er Jahre Creator-owned, weiß ich nicht, so Savage Dragon, Spawn und Rob Liefeld's Extreme! Die sind einfach viel, viel weiter gekommen. Also klar, sowas wie Savage Dragon und Spawn und auch Extreme, solche Sachen gibt's immer noch. Die haben auch noch einen ähnlichen Anklang wie damals, als sie angefangen sind. Also Savage Dragon ist ein ganzes Stückchen grounded geworden, also wesentlich realistischer, wesentlich soapiger, als das am Anfang gewesen ist. Also Savage Dragon war noch sowas wie ein klassisches Auf-die-Fresse-Comic. Das ist es aber heute eben nicht mehr. Und andere Serien wie beispielsweise Shutter oder sowas wie Saga, das hätte damals bei Image gar nicht funktionieren können. Das wäre eher so ein Vertigo-Titel gewesen. Und Image ist ja, wenn man das so betrachtet, trotz all diesen 90er Jahren Reminiszenz, Hommage gedünst und wir haben eine Zielgruppe, die möchte auch bedient werden, Kram, ist das so ein bisschen das neue Vertigo geworden. Ne? Da, wo Vertigo bei DC ja eigentlich eher so unter ferner Liefen stattfindet. Ne? Also eher so mit so zwei, drei Titeln, die aber auch ganz gut woanders passen. Also die Sachen, die heutzutage bei Vertigo laufen, könnten auch bei Dark Horse stattfinden. Das finde ich sehr schade, dass Vertigo einfach so seine Identität verloren hat. Und das ist irgendwie im Image geworden für mich. Also Image ist das neue Vertigo. Hört man auch öfter mal. Und deswegen ist es für mich eben nicht so, dass Wildstorm zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Weil wenn ich sage eben, Wildstorm wirkt wie ein Image-Comic, dann ist es das Image von heute und nicht das aus den 90er Jahren. Und das ist auch sehr wünschenswert. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf einen Superhelden-Comic, wenn ihr Bock habt auf die Charaktere, weil es sind Charaktere, die man kennt, aber sie sind anders. Das geht, glaube ich, direkt los mit Zealot, die dann in so einem großen langen Mantel mit kurzen Haaren rumsteht und einen Mord beobachtet oder sowas. Das ist also eher so ein bisschen so Crime-Noir-Style auch mit drin. Und sie hat dann irgendwie ist dann eben Blut verschmiert und hat dann aber so einen roten Punkt und so einen Blutspritzer und so einen Bartspritzer im Gesicht und sie guckt in den Spiegel und sieht aus wie die 90er Jahre Zealot eben mit der Kriegsbemalung, wischt sich das aber ab und das ist sofort so eine ganz klare Ansage, wohin die Reise geht eben und deswegen fände ich The Wildstorm ganz entspannt. Es wird ein paar Spin-Off-Titel geben, es soll hinterher, glaube ich, 4 Titel sein. The Wildstorm ist angelegt auf 2 Jahre, also insgesamt 24 Titel und ich hoffe, dass sie das relativ regelmäßig durchziehen, also 24 Hefte. Nebenher dann eben noch 3 Nebenserien, wo ich mir gerade nicht aufgeschrieben habe, welche, aber ich glaube, Grifter ist mit dabei und ich glaube, Stormwatch kommt zurück oder Authority, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es soll aber, wie ich gehört habe, keine neue Reihe Planetary geben, worüber ich sehr dankbar bin, weil Planetary einfach was sehr Eigenes, Abgeschlossenes ist und das muss einfach standalone bleiben. Das funktioniert kein zweites Mal. Also ein zweites Planetary würde auch nicht funktionieren. Man hat mit Planetary all das erzählt, was man erzählen wollte und das ist auch gut so. Gut, dann haben wir das Thema auch so ein bisschen abgehakt, damit ihr einfach zumindest so ein bisschen so einen groben Überblick habt. Ich gehe meine Previews, denn die neue Programmvorschau habe ich schon abgehandelt. Es wird demnächst, was ich ganz witzig finde, von den Avengers Animes und Mangas geben. Und nicht nur von den Avengers selber, sondern noch Avengers Zombies oder Marvel Zombies als Manga. Finde ich total abgefahren. So, und es gab vor einer ganzen Zeit mal so ein Crossover aus den Avengers und Attack on Titan, wo ich gedacht habe, funktioniert eigentlich ganz gut. War so ein einmaliger Gag, der ist irgendwo in Japan dann in so einer Anthologie veröffentlicht worden. Ich glaube, in einem Jump oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wo wird Attack on Titan abgedruckt, kann ich gar nicht sagen. Und dann gab es eben so eine 2-3 Seiten eben Attack on Titan und Avengers. Fand ich total witzig. Und das wird wohl eine ganze Linie werden. Wahrscheinlich, weil Animes bei Kids momentan auch gut funktionieren und auch so ein bisschen den japanischen Markt mit Superhelden zu bedienen. Weiß nicht, wie gut amerikanische Superhelden-Comics in Japan funktionieren. Vielleicht ist es eine ganz gute Idee. Bei Young Animal, DC's Young Animal, gibt es dieses Jahr auch ein paar neue Titel und der für mich so ein bisschen hervorsticht, ist Bug. Und Bug ist ein knallhartes Fourth-World-Comic. Also man nimmt eine Figur aus Jack Kirby's Fourth-World-Mythos, nämlich Forager, den Späher aus dem Stamm der Käfer oder Insektenmenschen auf New Genesis und gibt ihm eine eigene Serie. Das erste Cover, was man gezeigt hat, das Pop-Art as Pop-Art can. Das ist absolut Wahnsinn. Gezeichnet und geschrieben von sämtlichen Allreds. Ich glaube, Mike und Laura Allred zeichnen und kolorieren das und ein anderer Allred, habe ich mir gerade nicht aufgeschrieben, habe ich jetzt mal aufschreiben sollen, schreibt die ganze Geschichte. Ob es der Sohn ist von Mike Allred, weiß ich nicht. Aber allein ein Kirby-Comic gezeichnet von Mike Allred, das ist halt schon geil. Das kann gut funktionieren, geht im Sommer, glaube ich, los. Ich meine auch im Mai oder Juni. Irgendwann im Sommer reiche ich nach. Im Juni geht's nämlich los mit dem Crossover aus DC und den Looney Tunes. Das gab's schon mal um die Jahrtausendwende mit Superman Bugs Bunny. Superman and Bugs Bunny. Das war auch so eine vierteilige Reihe, wo im Grunde genommen die Justice League auf die Looney Tunes getroffen ist. Und das war auch ziemlich witzig. Und das ist so ein bisschen, hat es mich auch sehr spontan daran erinnert. Und das sind 5 Specials, glaube ich, die alle im Juni erscheinen. Und das geht los mit Batman, Elmer Fudd. Also genau das. Ich habe keine Ahnung, also es gab noch keine Previews, wie das irgendwie dynamisch funktionieren soll. Aber die Figuren einfach nochmal ein bisschen moderner präsentiert zu bekommen, ist vielleicht auch so ein bisschen so der Versuch, das so zu machen wie bei Hanna-Barbera, zu sagen, na, vielleicht kriegen wir die Looney Tunes-Figuren in einem etwas realistischeren Kontext nochmal hin. Halte ich für interessant. Dann gibt's Legion of Superheroes Bugs Bunny. Mitte Juni, 14. Juni erscheint das. Und da sieht man auf dem Preview-Bild eben Bugs Bunny im Superman-Dress. Ja, vor dieser Jury der Legion of Superheroes. Also die Legion of Superheroes hat ja immer Mitglieder auch reingevotet. So also ein bisschen wie weiß ich nicht, Supertalent oder sowas. Und so eine Szene ist das eben. Eins, worauf ich mich freue, Lobo Roadrunner. Und da sieht man auf dem Cover eben Lobo in der Raumstation zusammen mit Wile E. Coyote. Und die planen dann wahrscheinlich gerade zusammen, den Roadrunner zu killen. Das ist halt auch ziemlich cool, weil alleine so diese Art, wie die beiden gezeichnet worden sind und dass Lobo ja grundsätzlich sowieso einen relativ cartoonigen Ansatz hat, immer schon, finde ich sowieso cool. Dann als nächstes haben wir hier Martian Manhunter und Marvin the Martian. Das ist längst überfällig. Da ganz ehrlich, das ist einfach fucking längst überfällig, die beiden Figuren zusammenzubringen. Dann Wonder Woman und den Tasmanian Devil. Es ist so abwegig und abseitig. Ich bin gespannt, wie die Hefte von innen aussehen. Also ich bin auf die ersten Previews gespannt, ob es cartoonig wird, ob es abgedreht wird oder ob es realistisch gehalten wird. Ich würde beide Ansätze begrüßen und beide Ansätze würde ich mögen. Genau. Und für mich sind gekauft Lobo und Wonder Woman. Wonder Woman, weil ich irgendwie momentan alles von Wonder Woman lese, was mir irgendwie gefällt. Außer Odyssey of the Amazons. Das ist scheiße. Und Lobo natürlich, weil ich ein riesen Lobo-Fan bin. Könnt ihr wahrscheinlich vorbestellen, dann im April. Previews-Band, halt immer die Augen auf. Oder euren Comic-Händler eures geringsten Missvertrauens ansprechen. In meinem Fall ist das so. Gut, das war's. Das sind alle meine Themen. Ich habe die Sendung heute abgehakt. Ich muss es jetzt noch schneiden. Das wird ein bisschen Arbeit werden, weil ich mich ziemlich verhaspelt habe. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Und wir hören uns nächste Woche wieder eben zu Wayne's World zusammen mit Kati. Und danach die Woche dann eben mit der nächsten Sendung mit dem Nerd. Auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Wie sagt man, flexiblerer, und da gibt's ein Wort, was ich jetzt gerade nicht finde. Ich hab's auf der. Ey, kennt ihr das, wenn ihr Worte sucht und ihr findet sie nicht? So, wie ein Hund im Hintergrund.